Die abschneidende Verleumdung ist eine Sünde, die darin besteht, dass man dem Nächsten böswillig Fehler und Mängel zuschreibt, die er gar nicht hat. Im ersten, bei der Abschneidung, geht es um Sünden oder Fehler des anderen, die wirklich da sind. Bei der Verleumdung erfindet man diese Fehler, Mängel oder Sünden des Nächsten. Ja, schreibt dem Nächsten böswillig Fehler und Mängel zu, die er in Wirklichkeit nicht hat.